Ja, hallo, schön, dass ihr da seid, trotz des sehr guten Wetters. Aber heute geht es ja um nichts weniger als um den Kommunismus, deswegen, ja, es wird gut. genau, bevor ich zum Vortrag komme, würde ich ganz kurz nochmal vorstellen, wo wir hier überhaupt sind. Also wir, genau, die Translib, uns gibt es jetzt seit, glaube ich, 2013 hier in diesen Räumen. Wir sind ein Projekt, was so versucht, eine Plattform zu bieten für so kollektive theoretische Arbeit mit dem Ziel, sich gemeinsam ein Verständnis der gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu machen und unserer Lebensbedingungen. Und diese Erkenntnis soll natürlich der möglichen Veränderung dieser Verhältnisse dienen. Genau, also wir verstehen auch diese theoretische Arbeit und dieses konkrete Verständnis der gesellschaftlichen Totalität als einen wichtigen Teil auch einer Praxis, also nicht als Gegensatz zur Praxis, sondern als Teil auch davon. Wobei wir jetzt nicht denken, dass wir irgendwie die Revolution am Schreibtisch entwerfen können, aber dass es halt schon auch Einsichten braucht in die Funktionsweise der Gesellschaft, um halt auch in sozialen Kämpfen und Debatten mitzuwirken. Genau, was wir so als vielleicht so inhaltlichen Grundgedanken haben, also an dem wir uns so orientieren, ist so eine materialistische Gesellschaftstheorie, also die erstmal davon ausgeht, dass so die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse das sind, was irgendwie die Praxis der Menschen und ihr Denken auch bestimmen. Und dementsprechend beschäftigen wir uns vor allem mit den zugrunde liegenden Produktionsverhältnissen, aber auch eben kulturellen und politischen Überformungen dieser Verhältnisse und auch, was wir auch für wichtig halten, ist auch die Analyse sozusagen der subjektiven Seite, also das Verständnis der Gesellschaft von ihrem Seelenende her. Genau, wie machen wir das? Also wir haben derzeit recht verschiedene Lektürekurse und auch Arbeitskreise, also von Hegels Rechtsphilosophie, derzeit drei Kapitallesekreise, einen zur Psychoanalyse, einen Arbeitskreis zur Klassenanalyse, einen in weiteren Abständen zur Kritik der Geschlechterverhältnisse und einen neuen zur Kulturgeschichte von Arnold Hauser, ja. Okay. Sozialgeschichte der Kunst und Kultur. Genau, und dann machen wir eben auch so diese Diskussionsveranstaltungen und Tagesseminare wie heute und morgen. Außerdem gibt es auch eine Bibliothek, die hier in unseren Räumen entsteht oder sich im Aufbau befindet. Genau, das ist ein offenes Projekt, also man kann da mitmachen, sowohl es gibt ein Plenum, also eine feste Gruppe und auch, auch an diesen verschiedenen Arbeitskreisen seid ihr herzlich eingeladen, da einzusteigen. Und man kann auch, das muss ich leider auch immer erwähnen, man kann auch Fördermitglied werden bei uns, weil wir uns hier finanzieren. Also diese Räume auch bezahlen über Fördermitgliedschaften. Genau, wenn ihr darauf Lust habt, da einen kleinen Beitrag zu leisten. 2 € im Monat. Genau, jetzt komme ich zur Veranstaltung. Genau, es wird ja heute so ein bisschen um Grundprinzipien gehen einer kommunistischen Gesellschaft. Also die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft haben dazu einen Text oder ihre Überlegungen dazu in einem Text formuliert im Kosmopolit, einer Zeitschrift, die jetzt auch schon das ist die fünfte, oder? Fünfte Ausgabe, ja. Genau, und heute haben wir Felix aus Berlin zu Gast, eben der in dieser Gruppe mitwirkt und auch an diesem Text mitgewirkt hat. Und genau, also erstmal stehen wir in regen Austausch mit den Gruppen vom Kosmoprolet. Und genau, aber warum jetzt eigentlich an der Veranstaltung zu dieser Frage der nachkapitalistischen Gesellschaft? Also es gibt ja schon auch, ist ja schon erstmal so die Frage, ja, okay, das ist jetzt nicht so ganz aktuell oder man hat das Gefühl, das steht jetzt nicht so unmittelbar vor der Tür. Ja, im Gegenteil, gibt es halt ein bisschen, also gibt es ja eher so eine Reaktion gerade und eher so repressive Tendenzen, faschistische Tendenzen. Genau, aber also zum einen denken wir, dass das gerade auch ein Grund ist, auch über, darüber zu reden, ja, wie kann eigentlich eine Gesellschaft anders eingerichtet sein, weil der Kapitalismus halt zeigt, okay, es gibt immer wieder diese reaktionären Tendenzen und das macht es eigentlich nicht weniger dringlich, über Alternativen zu sprechen. Gleichzeitig gab es halt auch jetzt nach der letzten Wirtschaftskrise 2008/09 einen relativ großen Kampfzyklus, also wenn man ihn jetzt in der Quantität betrachtet, waren diese Kämpfe größer als je zuvor eigentlich in der Geschichte des Kapitalismus, also zumindest die Anzahl der Streiks hat es so in dem Ausmaß vorher nicht gegeben. Aber auch da zeigt sich halt, okay, es gibt nicht so viele Vorstellungen, wie man jetzt hier aus diesem Schlamassel irgendwie rauskommt. Genau. Und außerdem gehen wir auch schon auch hier und auch irgendwie in unserer Kritik davon aus, dass die kapitalistische Gesellschaft grundsätzlich die Möglichkeit immer wieder hervorbringt, auch zu ihrer eigenen Aufhebung und Abschaffung. Genau, aber dass halt gleichzeitig der Kapitalismus ja relativ gut darin ist, als alternativlos zu erscheinen und auch als unveränderbar und wenige Leute eigentlich wirklich eine konkrete Vorstellung haben, wie jetzt so eine Produktion auf Weltniveau und eine Reproduktion auf diesem heutigen Niveau der Arbeitsteilung anders organisiert werden könnte. Genau, deswegen halten wir es für sehr wichtig, nicht nur jetzt die gegenwärtigen Verhältnisse zu kritisieren, sondern eben auch konkrete Vorstellungen davon zu entwickeln, wie eine weltweite kommunistische gesellschaftliche Reproduktion vonstatten gehen kann, was die Grundprinzipien einer solchen Gesellschaft sein könnten, wie dann der Zusammenhang gestiftet wird, wenn nicht über den Wert. Genau. Und wir fanden den Beitrag der Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft dazu eben sehr, sehr interessant und diskutierenswert. Und ja, deswegen haben wir Felix eingeladen und deswegen möchte ich jetzt auch an Felix weitergeben. Ja, das fängt gut an. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, so furchtbar konkret ist es jetzt auch eigentlich gar nicht geworden. Als ich den Text nochmal las, dachte ich, oh Gott, eigentlich sind wir auch nur bei so ein paar Grundachsen stehen geblieben, und das wäre dann eben auch die Frage, wie weit man diese Konkretisierung noch weiter treiben sollte oder auch könnte. Katja hat jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, was ich eigentlich einleitend auch nochmal sagen wollte. Also es gab jetzt durchaus Leute, die diesen Text als ein erstes Anzeichen beginnenden Realitätsverlusts auf unserer Seite irgendwie gedeutet haben. Also wie kann man ausgerechnet in der jetzigen Situation sich am grünen Tisch zusammensetzen mit ein paar sozialrevolutionären Nasen in Berlin und also irgendwelche Überlegungen darüber anstellen, was eine freie Assoziation im 21. Jahrhundert sein könnte, wo wir doch eben, wie Katja gerade erwähnt hatte, eigentlich gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, eben einer fast schon flächendeckenden reaktionären Offensive. Wir denken eben, wenn man diesen reaktionären Vormarsch gerade nicht jetzt für ein rein zufälliges Geschehen hält, sondern denkt, dass es in einem wie auch immer vermittelten Zusammenhang steht zu einem relativ porösen, krisenhaften Zustand der jetzigen Ordnung, es eigentlich allemal dringlich ist, dass diejenigen, die prinzipielle Einwände haben gegen diesen jetzigen Zustand, sich dann auch mal Überlegungen dazu anstellen, was sie eigentlich an die Stelle dieser jetzigen Ordnung setzen wollen. Es gibt natürlich unabhängig von dieser aktuellen Misere, mit der wir alle zu kämpfen haben, ganz prinzipielle Einwände, ist ja wahrscheinlich in diesem, Das heißt ja, in Leipzig wird so viel kritische Theorie gelesen und so, ist ja klar, ne? Stichwort Bilderverbot, also aus bestimmten kritisch-theoretischen Traditionen heraus ja starke Vorbehalte dagegen gibt, sich jetzt irgendwie ein konkreteres Bild des anderen Zustands zu machen, sei es, weil es anmaßend ist, ja, also es geht erstmal darum, überhaupt in einem revolutionären Akt einen Zustand der Freiheit herzustellen, in dem die Menschen dann überlegen können, was sie machen wollen. Wer das sozusagen vorwegnehmen will, setzt sich bereits an die Stelle dieses neuen Gemeinwesens. Anderer Einwand lautet, dass es im Prinzip gar nicht möglich ist, also unser gesamtes Denken, unser gesamter Vorstellungshorizont ist derart kontaminiert, imprägniert von dem jetzigen Zustand, dass wir uns eigentlich gar kein Bild davon machen können. Oder auch vielleicht eher in so optimistisch-klassenkämpferischen Strömungen, diese Vorstellung, dass es auch eigentlich überflüssig ist, also weil die Kämpfe, wenn sie weiter eskalieren, gerade in einer tiefen Krise, schon von sich aus dann irgendwie diesen Übergang in eine neue Ordnung hinbekommen werden. Gut, wir halten von diesen Einwänden natürlich nichts, sonst hätten wir diesen Text nicht geschrieben. Anmaßend, denke ich, ist es nicht. Also es geht uns ja nur darum, und es geht hier auch ohnehin nur um ein paar Umrisse, um ein paar Grundprinzipien, die uns plausibel scheinen. Es geht nur darum, eigentlich ein gesellschaftliches Gespräch zu eröffnen, also nicht mit fertigen Blaupausen aus der Schublade zu wedeln, jetzt wie die Zeugen Jehovas und zu sagen, voilà, das ist die Kommune, die ihr alle schön jetzt bitte umzusetzen habt. Unmöglich scheint es uns auch nicht. Ich denke, wenn man diese Position ernst nimmt, dass es gar nicht möglich sei, überhaupt über einen anderen Zustand nachzudenken, dann eigentlich streng genommen auch keine Kritik mehr möglich ist, zumindest keine, die eine Chance hätte, praktische Wirkungskraft zu entfalten. Überflüssig und mit der Entfaltung der Kämpfe, das war ja das, was Katja auch schon angesprochen hat, und das ist tatsächlich auch für uns der unmittelbare Hintergrund dieser Überlegung. Also wir haben uns jetzt nicht mangels Gesprächsthemen oder aus irgendeiner Langeweile heraus Gedanken darüber gemacht, sondern ganz im Gegenteil, vor dem Hintergrund eben des desaströsen Scheiterns sämtlicher Kämpfe, die ab 2008, 2009 rund um den Globus sich entfaltet haben, beziehungsweise dann eben nicht mehr weiter entfaltet haben, sondern immer auf halber Strecke kehrt gemacht haben, in sich zusammengebrochen sind oder eben auch einer schlicht repressiven Antwort der Sachwalter der jetzigen Ordnung nichts mehr entgegenzuhalten wussten. Also es ist eigentlich aus dieser Katerstimmung heraus entstanden. 2011, wie Katja bereits erwähnte, war gewissermaßen das magische Jahr, in dem sich diese ganzen Kämpfe verdichtet haben. Angefangen natürlich von den Aufständen im arabischen Raum, über die ganzen Abwehrkämpfe in Südeuropa gegen die Sparpolitik im Kontext der Krise, bis hin zu gewaltigen Streikwellen, insbesondere im asiatischen Raum. Und vielleicht ein bisschen mit Ausnahme der letzteren Kämpfe, die aber eben auch eher so ein, im Rahmen noch eines florierenden Kapitalismus stattfinden, muss man eben das vollständige Scheitern feststellen. Also weder konnten irgendwie die wirklich brutalen Austeritätsmaßnahmen gestoppt werden, noch sind die Leute vielleicht mit Ausnahme Tunesiens im arabisch-nordafrikanischen Raum diese repressiven Zustände auch nur ein bisschen losgeworden. Im Gegenteil, den Rest muss ich euch nicht erzählen. Ihr lest ja wahrscheinlich auch alle Zeitungen. Und das, obwohl wir eigentlich 2011 ja das hatten, worauf so man klassisch-marxistisch ja immer hofft, also die globale Krise, die sich eben nicht auf eine Branche, ein Land beschränkt, sondern den gesamten Globus erfasst. Und es darüber hinaus sogar Bezugnahmen untereinander gab, also in dieser Form der Platzbesetzung. Es ist ja klar, dass bestimmte Dinge, die in Südeuropa passiert sind, unverkennbar inspiriert waren von den Aufständen in Nordafrika und im arabischen Raum. Also das alles hat es gegeben und das alles hat irgendwie nicht viel geholfen. Man könnte es vielleicht auf die Formel bringen, dass die Gegenwart eine ist, wo dieser ganze ideologische Klumpatsch vom Ende der Geschichte und vom Kapitalismus als bester aller möglichen Welten schwer angeschlagen ist, ohne dass es der Sache der Emanzipation wirklich viel gebracht hätte. Es ist also eine Situation von vielen, vielen Kämpfen, aber ohne Bewegung. Also wenn man unter Bewegung gerade das verstehen würde, was sozusagen zeitlich eine Kontinuität herstellt zwischen bestimmten Momenten der Eskalation und was auch räumlich einen Zusammenhang herstellt zwischen einzelnen Kämpfen. Und was Radikale ja meistens dazu sagen, ist, diese Kämpfe sind nicht weit genug gegangen. Ja, das ist ja immer so die Formel. Und streng genommen ist das, was wir jetzt aufgeschrieben haben, nichts anderes als der Versuch zu überlegen, was würde es denn heißen, weiterzugehen? Also was hätte es denn geheißen? Also anders gesagt, die griechische Bevölkerung in diesen Jahren 2011, 12, 13, was hätte die schon machen können? Also man kann ja schlecht von denen erwarten, dass die anfangen, die Zerstörung des Weltmarktes voranzutreiben und gleichzeitig sagen, ja, was danach kommt, wissen wir nicht, können wir nicht wissen, wollen wir gar nicht wissen, wir sind ja keine Avantgardisten. Also das ist eine Strategie, die wir ziemlich grob fahrlässig und auch in sich nicht besonders konsistent halten. Die Krux, um das gleich vorweg zu sagen, aus unserer Sicht besteht im heutigen Charakter der Produktion. Sicherlich ist es ein soziologischer Karlauer oder eine soziologische Erfindung, dass irgendwie mit der viel zitierten Globalisierung was vollkommen qualitativ Neuartiges in der Geschichte des Kapitalismus passiert wäre. Der Kapitalismus wird als Weltsystem geboren und so weiter, das ist sicherlich alles richtig. Das ändert aber nichts daran, dass, denken wir zumindest, noch nie in einem solchen Ausmaße eine völlige, allseitige Abhängigkeit aller Einzelnen vermittelt über diesen Weltmarkt in der Form existiert hat wie heute, dass die Arbeitsteilung noch nie so tief war wie heute, die Spezialisierung, die Produktionsketten immer länger, immer undurchschaubarer, was im Ergebnis bedeutet, dass nicht nur für jeden Einzelnen die ganze Chose etwas ist, was ihm vollkommen über den Kopf gewachsen ist, sondern auch für, sagen wir mal, ganze Regionen oder Branchen. Eigentlich jeder ist in dieses stahlharte Gehäuse einer stark ausdifferenzierten kapitalistischen Arbeitsteilung eingespannt. Und die Krux ist eben, dass man tatsächlich nur aufs Ganze gehen könnte. Also es gibt eben keine halben Lösungen darin. Griechenland hätte jetzt ja keinen Autarkiekurs irgendwie fahren können, auch wenn sich manche Stalinisten das vielleicht gewünscht hätten. Das wäre ja auch Wahnsinn gewesen. Das ist eigentlich die Krux, also die ungemeine Herausforderung, sich diesen weltumspannenden produktiven Zusammenhang in einer irgendwie egalitären demokratischen Form anzueignen, um ihn dann auch gründlich umkrempeln zu können. Und wenn man sich jetzt die Diskussionen anschaut in den letzten Jahren, die ja durchaus zugenommen haben, also eben ne, diese ganze drückende Stimmung, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte sei, ist wie gesagt perdu zum Glück. Es gibt wieder vermehrt auch eine radikale Diskussion, es gibt eine Suche nach Alternativen. Dann kann man das, denke ich, an diesen Entwürfen oder an diesen Antworten auch ablesen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, die französischen Leute vom unsichtbaren Komitee, ne, die diese Kampfschrift Der kommende Aufstand veröffentlicht haben vor einigen Jahren, schreiben jetzt in ihrem neuesten Buch die klassisch marxistische Fragestellung, wie sich das Proletariat in revolutionärer Weise die Welt und die Produktionsmittel aneignen könne, sei heute völlig obsolet geworden, denn wer will sich schon eine Welt der Supermärkte, Atomkraftwerke und Autobahnen, war glaube ich das dritte, aneignen. Ich denke, wenn man das ernst nimmt, ist einfach auch jede Rede dann von Kommunismus, sofern man an dem Begriff festhält, hinfällig. Es ist eigentlich eine Kapitulation auf ganzer Strecke, auf ganzer Linie. Und man landet dabei, denke ich, nur bei so einem relativ wüsten Neo-Anarchismus oder auch bei mystischen Vorstellungen von Kommunismus. Wir würden also gerade an dieser klassischen Fragestellung festhalten. Ein anderes Beispiel, sozusagen eher ins Positive gewendet, wären diese ganzen Diskussionen rund um das Stichwort Commons. Da ist ja der Grundgedanke eigentlich erstmal ein sehr vernünftiger, sympathischer. Es geht um Gemeingüter, die weder kapitalistisches Privateigentum sind, noch diese schlechte, uns historisch nur zu bekannte Scheinalternative des staatlichen Eigentums sind. Aber auffällig an dieser ganzen Diskussion um die Commons ist, dass es eigentlich immer um sehr kleine, überschaubare Projekte geht, also seien es jetzt Brunnen in Lateinamerika oder Urban Gardening oder solche Geschichten. Ich will die gar nicht durch den Dreck ziehen, ich denke, daran ist vieles gar nicht grundlegend verkehrt, aber interessant, also gewissermaßen symptomatisch daran, ist eben dieses Kleinteilige, will sagen, man bleibt von vornherein zurück hinter dem vom Kapital heute gesetzten Vergesellschaftungsniveau. Ja, also das wäre das Symptomatische daran und nochmal ein Ausdruck dessen, welche wahnwitzige Herausforderung das eigentlich ist. Also was wir damit sagen wollen, ist, dass wir diesen sorglosen Umgang mit Begriffen von Kommunismus und Revolution nicht mitmachen wollen, also dieses reine, ne, Staat, Kapital ist irgendwie alles scheiße und wir schaffen jetzt den Wert ab und am besten schaffen wir auch noch gleich die Arbeit ab. Aber wir haben eigentlich nicht den Hauch einer Vorstellung davon, wie eine globale arbeitsteilige Gesellschaft eigentlich zu regeln wäre. Das ist unseres Erachtens eine Sackgasse. Ein Strang in der Diskussion um mögliche Alternativen einer nachkapitalistischen Vergesellschaftung, an dem wir uns in dem Text relativ ausführlich abarbeiten, geht zurück auf Marx. Also es wird ja immer gesagt, dass Marx eigentlich nur eine Kritik des Bestehenden geleistet habe, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen über den Sozialismus. Er hätte nie Rezepte geschrieben. Daran ist einiges wahr, aber so ganz stimmt es eben auch nicht. Es gibt diese sehr einschlägige Schrift von 1875, Kritik des Gotha-Programms, eine ziemlich hellsichtige, böse Abrechnung mit der deutschen Sozialdemokratie bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und was Marx dort macht, ist, dass er den Kommunismus unterteilt in zwei Phasen, in eine niedrigere Phase und eine höhere. Die höhere ist die, von der zumindest alle diese berühmte Losung kennen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Aber das ist eben eine Phase, die Marx in eine ferne, unbestimmte Zukunft schiebt und unter anderem unter Verweis auf den geringen Entwicklungsstand der Produktivkräfte zu seiner Zeit, dem also eine erste, niedrigere Phase von Kommunismus voranschaltet, in der im Prinzip ein Prinzip von Äquivalententausch weiter gilt, beziehungsweise erstmals wahrgemacht wird. Das heißt, auf der Grundlage von gesellschaftlichem Eigentum nach der Enteignung des Kapitals wird eine sozialistische Gesellschaft vorgeschlagen, in der der Beitrag aller Einzelnen zum gesellschaftlichen Reichtum in Arbeitszeit gemessen wird und auf dieser Grundlage sich eben bestimmt, was jedem Einzelnen an gesellschaftlichem Reichtum zusteht. Und interessanterweise ist dieser Entwurf von 1875 bis heute ziemlich prominent in der Diskussion. Also im deutschsprachigen Raum sind es zum einen so relativ orthodoxe, traditionsmarxistische Kreise rund um die DKP, die das also sehr ausführlich heute diskutieren, die auch den großen Vorzug der Informationstechnologie gerade darin sehen, dass man jetzt heute das alles wunderbar ausrechnen könne. Das sind aber auch Leute wie zum Beispiel der Pop-Bolschewik Dietmar Dart, ne, der ja so in so akademisch-kulturlinken Kreisen, glaube ich, relativ en vogue ist. Wenn man da mal in die Bücher reinschaut, dann stößt man eben auch auf so Formulierungen von Arbeitszeitkonten. Ja, also jede Kommunadin, jeder Kommunade hat ein Arbeitszeitkonto, auf dem dann vermerkt wird, was ihm zusteht. Gibt auch antiautoritäre Marxisten, also in Amerika gibt es einen sehr klugen Mann, der heißt Peter Hudis, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo er eben sagt, nein, das ist ein Mythos, dass Marx sich nicht zum Sozialismus geäußert hat, das hat er sehr wohl, siehe Kritik des Gotha-Programms, und der dann versucht, also auf dieser Grundlage eine postkapitalistische Gesellschaft zu entwerfen. Auch die Rätekommunisten, die für uns eine relativ wichtige historische Quelle sind, aus der wir gerne schöpfen, haben in den 30er Jahren ein ganzes Programm daraus entwickelt. Das heißt Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. Und da versuchen sie eben diesen Gedanken von Marx, dass eine Arbeitszeitrechnung zwecks individueller Reichtumszuteilung an die Stelle des kapitalistischen Marktgesetzes zu treten hätte. Der Grund, dass wir uns mit diesen Vorstellungen relativ detailliert auseinandersetzen in dem Text, ist schlichtweg der, dass man ihm zumindest zugutehalten muss, dass er anders als jetzt diese ganzen Diskussionen um die Commons, ganz zu schweigen eben von diesem Rauchknall- und Schepper-Anarchismus, der also die ganze Frage der Aneignung von vornherein eskamotiert, tatsächlich in gewisser Weise sich auf dem vom Kapital gesetzten Vergesellschaftungsgrad bewegt. Also es geht ja gerade darum, auch eine arbeitsteilige, ausdifferenzierte Gesellschaft darüber irgendwie zu regeln. Und gleichzeitig sind wir damit überhaupt nicht einverstanden und halten das für eine Sackgasse. Vielleicht kann man sie auch historisieren. Also es ist vielleicht nachvollziehbar, dass Marx 1875, also vor fast 150 Jahren, solche Vorstellungen in die Welt gesetzt hat. Sie scheinen uns heute auch einfach anachronistisch zu sein. Aber was man sicherlich festhalten kann, ist dreierlei, jetzt einfach zur Kritik an solchen Vorstellungen. Das Erste, es würde einen Kontrollapparat, einen gigantischen Aufwand der Leistungsbemessung voraussetzen und beruht immer noch auf einer gewissen Form des Misstrauens. Also unterstellt sind Individuen, die sich bereits emanzipiert haben, die den Kapitalismus wohlverdientermaßen abgeschafft haben und denen trotzdem irgendwie nicht so recht über den Weg zu trauen ist, also die eigentlich noch so weit von der alten, schlecht individualistischen Gesellschaft geprägt sind, dass sie zu wenig beitragen wollen und immer zu viel haben wollen. Also das ist vielleicht auch in sich eine etwas merkwürdige Konstruktion. In jedem Fall müsste man sich zumindest darüber Rechenschaft ablegen, dass ein solcher Entwurf einen gewaltigen Kontrollapparat im Hintergrund hätte und immer noch auf einer Form von Zwang beruht. Also eigentlich gilt ja auch hier, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das Zweite ist, dass es natürlich eine scharfe Trennung von Arbeit und Nichtarbeit voraussetzen würde. Und auch wenn wir jetzt keine Freunde sind dieser Losung, dass man die Arbeit kurzerhand abschafft und auch nicht denken, dass Arbeit vollständig in irgendwie sowas wie Spiel zu verwandeln ist, denken wir schon, dass es ein entscheidendes Merkmal einer emanzipierten Gesellschaft wäre, diese Sphären von Arbeit und Nichtarbeit zumindest durchlässiger zu machen. Und klar, mit Blick auf feministische Diskussionen um Hausarbeit, Kindererziehung, Reproduktionsarbeit, das kennen ja alle, dass man da ohnehin sehr schnell in Teufels Küche kommt, was den Arbeitsbegriff angeht. Also auch da sehen wir ein gewaltiges Problem, dass in dieser Vorstellung jeder hat seinen Arbeitsbon, mit dem er sich dann irgendwie ein paar Socken irgendwo abholen kann, weil er so und so viele Stunden gearbeitet hat, dass man sich dieses Problem auch damit einhandelt. Also eigentlich eine sehr scharfe Sphärentrennung zu installieren. Die dritte und vielleicht auch stärkste Einwand ist der Machbarkeit. Dieses Modell ist ja so gedacht, also es würde ja nicht nur erfordern, dass man genau feststellen kann, welchen Beitrag jeder Einzelne zum gesellschaftlichen Reichtum geleistet hat. Es müsste auf der anderen Seite für die Verteilung, für die Konsumtion auch genau feststellbar sein, wie viel Arbeitszeit in jedem Gegenstand, in jeder Dienstleistung vergegenständlicht ist. Ja. Und das wäre eben die Frage, ob das überhaupt machbar ist, insbesondere mit Blick auf das, was man Verwissenschaftlichung der Produktion nennen könnte, also das, was Marx auch als General Intellect bezeichnet. Es ist klar, dass heute in sämtliche Produkte und Dienstleistungen ein Wissensaggregat eingeht, wo es eigentlich kaum noch möglich ist zu messen, wie viel Arbeitszeit entspricht das oder so. Also auch wenn dieser Entwurf von Marx, der bis heute eben aufgegriffen wird, auch wenn es für den gute Gründe gibt und wir jetzt keine schlechten Utopisten sein wollen, die meinen, irgendwie über Nacht würde sich das alles ganz geschmeidig von alleine regeln, denken wir, dass diese Form eines Vermittlungsmechanismus anstelle des Marktgesetzes nicht praktikabel und auch nicht erstrebenswert ist. Was wir dem entgegenhalten, werde ich jetzt nur ganz kurz an wenigen Momenten versuchen zu verdeutlichen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so lange reden, aber es hat jetzt schon viel länger gedauert, als ich wollte. Und es ist, wie gesagt, in der Konkretion dann doch sehr bescheiden. Manche sind froh darüber, weil sie das peinlich fänden, konkreter zu werden. Manche finden es eher enttäuschend. Ich gehöre ein bisschen zu den Letzteren. Wir denken grundsätzlich, dass es darum gehen würde, das, was Marx als zweite höhere Stufe des Kommunismus formuliert hat, also eine Gesellschaft, die tatsächlich auf einem freien Nehmen beruht und auf einer Freiwilligkeit der Arbeit, etwas ist, das selbstverständlich nicht über Nacht irgendwie erkämpft werden kann, aber doch die Grundlage sein sollte, auf der sich eigentlich ab dem ersten Tag die gesellschaftliche Umwälzung vollziehen müsste. Das heißt zunächst prinzipielle Freiwilligkeit der Arbeit, was vermuten wir nicht anders zu leisten sein wird, als durch eine gründliche Umgestaltung sämtlicher Tätigkeiten. Es gibt aus der sozialistischen Tradition, das kommt glaube ich gar nicht von Marx, das war glaube ich Fourier, der diesen Begriff des Travail attraktiv, also der anziehenden Arbeit mal geprägt hat, also eine Arbeit, die nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern an sich selbst befriedigende Momente aufweist. Es ist klar, dass man schon aus technischen Gründen nicht sämtliche Arbeitsprozesse heute und schon gar nicht über Nacht vollkommen ummodeln könnte. Da gibt es gewisse technische Zwänge. Auch die Kooperation bringt gewisse Zwänge mit sich. Also wir reden jetzt nicht irgendwie so einem utopischen Programm von alle Arbeit verwandelt sich in Spiel und reines Spaßvergnügen. Das Wort, aber wir denken sehr wohl, dass es darum geht, in diese heutigen Arbeitsprozesse vollkommen andere Gesichtspunkte einzuführen, möglicherweise auch ästhetische Gesichtspunkte, Punkte einer Überwindung der Trennung von Kopf- und Handarbeit, auch das ist ja ein ganz altes Motiv, auch in der klassischen Arbeiterbewegung immer gewesen, um diese Arbeit selbst zu was zu machen, was jetzt nicht nur die reine Last ist. Das, was man als Einsicht in die Notwendigkeit bezeichnen könnte, also das Bewusstsein, dass wenn ich morgen früh nicht aufstehe und bestimmte Dinge tue, sich Engpässe und möglicherweise katastrophale Situationen an anderen Stellen der Gesellschaft ergeben, wird und muss sicherlich eine große Rolle spielen in einem emanzipierten Gemeinwesen. Also so würde ich auch den Begriff des gesellschaftlichen Individuums bei Marx verstehen, dass man sozusagen vom bornierten Lohnempfänger zum bewussten gesellschaftlichen Produzenten sich emanzipiert. Aber wir halten es für unabdingbar, also eine fundamentale, eine gründliche Umkrempelung dieser ganzen Arbeitsprozesse, die man grob fassen könnte, unter diesem Motiv des Travail attraktiv ins Auge zu fassen. Es ist klar, dass es immense Effizienzverluste mit sich bringen, sicherlich mit sich bringen würde, was uns insofern nicht furchtbar problematisch erscheint, als es ja auf der anderen Seite riesige Branchen, also ganze Branchen heutzutage gibt, die ersatzlos zu streichen wären. Und das ist gleichzeitig auch insbesondere im globalen Süden, wo Arbeitskraft heute so billig ist, dass Rationalisierungsinvestitionen sich gar nicht lohnen, auch bis heute enorme Potenziale für Automatisierung stupider, repetitiver Tätigkeiten gibt, die eine Kommune dann vollständig ausschöpfen könnte. Also wir sind da relativ optimistisch, dass angesichts dessen, was die Situationisten halt als parasitäre Sektoren gefasst haben, also Branchen, die es nur gibt, weil es den Kapitalismus gibt und nicht zuletzt mit Blick auf das riesige Heer arbeitsloser oder unbeschäftigter Menschen auf der Welt, eine Kommune sich diesen Luxus erlauben könnte, soweit möglich auch die notwendige Arbeit in Travail attraktiv zu verwandeln. Und auch wenn wir skeptisch sind gegenüber gewissen technik-euphorischen Strängen in dieser ganzen Diskussion und auch diese Idee von digitalen Commons als Keimform sicherlich große Probleme aufweist, finden wir es nicht prinzipiell falsch, darauf hinzuweisen, dass auch heute bereits, Stichwort Wikipedia, man eben sieht, die Leute heute, die einen völlig anderen Bildungsgrad haben als zu Zeiten der Kritik des Gotha-Programms von 1875, haben bereits das Bedürfnis nach einer anderen freien Kooperation und sie bringen auch die Fähigkeiten mit, diese Kooperation selbst zu organisieren. Das Ganze wird sicherlich auch an Grenzen stoßen und dann wird man über Fragen von beispielsweise Rotation unangenehmer Tätigkeiten reden. Wenn man das Ganze wendet nach der Seite der Konsumtion hin, das ist in gewisser Weise ein bisschen dasselbe in Grün, aber würde es gehen um eine allgemeine Gratisökonomie, eine allgemeine Kostenlosigkeit. Ich betone das deshalb nochmal, weil es ja auch in den ganzen Diskussionen um Alternativen zum Kapitalismus heute die sehr, sehr populäre Vorstellung gibt, dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Also es sind manchmal gar nicht so blöde Leute, die das komischerweise fordern. Und vieles, was die ins Feld führen für ihr bedingungsloses Grundeinkommen, ist gar nicht so weit von dem entfernt, was ich jetzt unter dem ersten Punkt grob skizziert habe. Also die Argumentation ist ja immer, wenn der Staat sich jetzt mal dazu herablassen könnte, uns allen einfach ordentlich Geld zu überweisen, wären wir nicht mehr gezwungen, irgendwelche blöden Jobs zu machen, sondern könnten uns irgendwie frei und kreativ betätigen im Sinne eines Travail attraktiv. Diese Rechnung geht natürlich nicht auf. Also man kann nicht ausgerechnet vom bürgerlichen Staat erwarten, dass er die Grundlage der ganzen jetzigen Ordnung, nämlich den Zwang zur Lohnarbeit, durch ein komfortables Grundeinkommen aus der Welt schafft. Und auf der anderen Seite ist eben die ganze Konsumtion ja immer noch in der Geldform dabei gedacht. Und klar ist eben, dass an die Stelle dessen eben eine allgemeine Kostenlosigkeit treten müsste, also einfach die freie Verfügbarkeit des gesellschaftlichen Reichtums. Wir denken, dass das gerade auch mit Blick auf die Frage des Übergangs in die freie Gesellschaft von größter Bedeutung ist. Das heißt, die sozialrevolutionäre Bewegung würde genau dadurch gewinnen können oder in dem Maße hätte sie Chancen zu gewinnen, indem sie in der Lage ist, Güter frei zu verteilen, Bedürfnisse einfach zu befriedigen aus den besetzten Betrieben heraus, die eben nicht im Sinne einer irgendwie noch marktförmig vermittelten Arbeiterselbstverwaltung existieren, sondern eigentlich nur noch als Knotenpunkte im Fluss einer gesellschaftlichen Produktion. Also das wäre dieses Modell des aktiven Streiks irgendwie auch, dass man nicht einfach nur in der Auseinandersetzung mit dem Klassengegner die Arbeitskraft vorenthält, sondern im Gegenteil sagt, wir arbeiten unter eigener Regie weiter, um die Bewegung auszuweiten. Wir arbeiten für die Bedürfnisse der revolutionären Bewegung, damit sie auch sich überhaupt reproduzieren kann, unabhängig von der jetzigen Ordnung. Zumindest zarte Andeutungen dessen können wir auch in den jüngsten Aufständen sehen. Also es gibt die ganz hübsche Anekdote aus dem Aufstand in Ägypten 2011, wo ein amerikanischer Journalist, der vor Ort war, um das Ganze zu beobachten, mal meinte, ja, auf dem besetzten Tahrirplatz hätte er etwas bekommen, was er in Amerika in Jahrzehnten noch nicht bekommen hätte, nämlich kostenlose Gesundheitsversorgung. Das heißt, in Momenten des Aufstands sieht man bereits diese Fähigkeit, auch dieses Bedürfnis nach einer geldlosen Reproduktion, nach einer zwanglosen Reproduktion. Und die große Herausforderung würde eben darin bestehen, solche Momente auf Dauer zu stellen. Ein drittes Moment, rede ich zu lang? Du guckst so skeptisch, oder? Nee? Okay, alles klar. Okay, nee, falsch gedeutet. Ich habe ja auch keine Uhr. Es ist aber auch nicht mehr viel, ich bin fast durch. Das dritte Moment wäre nochmal die Frage, um welchen gesellschaftlichen Reichtum geht es überhaupt? Man kann im 20. Jahrhundert verfolgen, wie in den kritischen Dissidentenströmungen des Marxismus immer mehr an Gewicht gewinnt die Frage, was wird überhaupt produziert? Also sozusagen für die klassische alte Arbeiterbewegung ging es immer um den Luxusreichtum der Bourgeoisie, der war irgendwie obszön und skandalös im Kontrast zur Massenarmut. Es ging auch noch um das Militär. Das waren sozusagen die Punkte, wo es auch eine konkrete Kritik des materiellen, stofflichen Reichtums gab in der alten Arbeiterbewegung. Und wenn man sich dann so weiter anguckt mit der kritischen Theorie, den Situationisten, so eher in der zweiten Hälfte auch des 20. Jahrhunderts, findet dort auch mehr und mehr eine andere Form von Reichtumskritik statt. Aus unserer Sicht geht es nicht darum, irgendwie dieses bürgerliche Vorurteil wahrzumachen, dass die Kommunisten, wenn sie von der Abschaffung des Privateigentums reden, uns jetzt die Zahnbürste klauen wollen. Es wird selbstverständlich auch in der Kommune weiter für den individuellen Bedarf produziert werden. Aber die Frage wäre, ob man diesen berühmten ersten Satz aus dem Marx'schen Kapital vom Reichtum als einer ungeheuren Warensammlung und so weiter und so fort, ob man diesem Satz nicht auch noch einen Sinn beilegen könnte, um den es Marx überhaupt nicht ging, der sich heute aber vielleicht aufdrängt, nämlich dass der heutige Reichtum und von dieser Art der Reichtumsproduktion ist der heutige Industriekapitalismus eben auf Leben und Tod abhängig, eben als ein parzellierter existiert, ne, also in Form dieser dauerhaften Konsumgüter und so weiter. Und es sicherlich darum gehen würde, eine Reichtumsproduktion auch stärker zu verschieben hin zu etwas, was auch gesellschaftlich und gemeinschaftlich konsumiert, klingt jetzt etwas blöd, oder vielleicht auch genossen werden kann. Also ich denke, es gibt da Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind, die sich aufdrängen, wie Städtebau, Verkehr. Es ist klar, dass Suburbia, also diese ausufernden, diese Glücksvorstellung von Suburbia und mit dem eigenen Garten und so weiter, der dann wiederum zwangsläufig einen Autoverkehr nach sich zieht. Also dass man an solchen Punkten eben auch sagen muss, nein, es geht um völlig andere Städte, die geschaffen werden müssten, um völlig andere Formen von Verkehr und Transport. Und auch an tausend anderen Punkten könnte man das, glaube ich, durchdeklinieren und würde sich sicherlich auch eine Menge Fantasie im Zuge eines Umbruchs noch einstellen. Also es ginge um auch eine qualitativ andere Vorstellung von gesellschaftlichem Reichtum. Und es würde auch darum gehen, da man ja nicht mal darauf angewiesen ist, jetzt irgendwie Umsätze zu maximieren und möglichst viel abzusetzen, da es im Gegenteil darum gehen würde, diese Logik umzudrehen und die produzierten Güter maximal zu nutzen, sozusagen auch im Verbrauch, in der Nutzung, in der Konsumtion auf eine maximale Vergesellschaftung zu setzen. Auch das findet heute ja mehr und mehr in so einer ganz karikaturhaften Form statt. Das heißt, unter dem jetzigen Regime der Profitmaximierung ist daraus eben ein eigener Geschäftszweig entstanden mit diesem beknackten Namen Sharing Economy. Und die Frage wäre eben, ob man nicht auch darin in einer kapitalistisch verkehrten Form nochmal ein Potenzial sehen könnte, das natürlich mit Blick auf Ressourcenverbrauch, mit Blick auf Reduktion der notwendigen Arbeit von größter Bedeutung sein könnte. Also es gibt ein ganz tolles neues Buch über die Pariser Kommune. Das hat den schönen Titel, also auf Englisch, Communal Luxury, und das ist ein Zitat, also aus einem Manifest von Künstlern und Handwerkern, Kunsthandwerkern, die in der Kommune sich zusammengeschlossen haben, und die haben eben diese schöne Formulierung vom Lux Communal damals entwickelt, also auch als eine Kritik der herrschenden Reichtumsvorstellung und als Andeutung eines anderen Verständnisses, eines tatsächlich gesellschaftlichen Reichtums, der den Namen verdient. Und um vielleicht nur kurz diesen Bogen nochmal zurückzumachen zum ersten Punkt, also zur Frage von, können wir uns wirklich eine Gesellschaft vorstellen, in der es keinerlei Leistungsbemessung mehr gibt, würde ich sagen, je mehr eine Kommune einen solchen wirklich gesellschaftlichen Reichtum entfaltet, umso mehr verdient diese bürgerlich bornierte Frage, wer eigentlich was geleistet hat und wer was bekommt, logischerweise an Bedeutung. Das ist soweit, denke ich, alles furchtbar einsichtig, plausibel, unbestreitbar, evident und auch irgendwo ziemlich trivial. Das haben wir uns auch alles nicht neu ausgedacht. Das sind alles nur verstreute Elemente einer sozialrevolutionären Kritik, die man eigentlich nur zusammensammeln muss und vielleicht nochmal vor dem Hintergrund der heutigen Möglichkeiten neu ausdeuten kann. Der vierte Punkt, auf den ich abschließend ganz kurz eingehen möchte, der eigentlich der schwierigste ist, ist natürlich die Frage nach den gesellschaftlichen Organen, in denen eine solche Assoziation vonstatten gehen könnte. Also, dass die Produktion umzugestalten ist, Arbeit nicht nur Qual sein muss, man Dinge gemeinsam nutzen kann, das ist soweit, glaube ich, alles einsichtig. Die große Frage ist eben, was stellt man sich einigermaßen konkret unter dieser marxischen Formel vor, von der Zurücknahme des Staates in die Gesellschaft, die wir nicht verstehen als einen Gegensatz zur Abschaffung des Staates. Das ist natürlich eine Losung, die wir voll unterschreiben, aber in dieser Wendung von Marx, der Rücknahme des Staates in die Gesellschaft, klingt ja an, dass der Staat auch als, also ein Klassenstaat, ein Staat des Kapitals, gleichzeitig auch Funktionen erfüllt, die ein freies Gemeinwesen dann in einer irgendwie anderen Form erfüllen müsste. Und die historische Antwort, die überliefert ist, heißt Räte. Das war eigentlich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein für alle antiautoritären Strömungen die verbindliche Losung. Gerade in Konfrontation eben mit diesem furchtbar aus dem Ruder gelaufenen Versuchen im Osten, waren die Räte eigentlich immer der verbindliche Gedanke. Und die Frage, an der wir uns auch lange gestritten haben und eigentlich auch, obwohl der Text jetzt draußen ist, bis heute nicht einig sind, ist, ob mit dieser Losung eigentlich noch was anzufangen ist. Das können wir ja dann auch gleich diskutieren. Die Räte sind nicht irgendwie auf dem grünen Tisch, am grünen Tisch, ausgeknobelt worden. Sie waren erstmal ein historisches Phänomen ab 1905, dann 1917, 1918, 19 in Deutschland. Sie sind in Ungarn 1956 nochmal aufgetaucht. Und eben die antiautoritären Strömungen, auf die wir uns beziehen, haben nicht jetzt einfach nur aufgeschrieben, was die Räte waren und was die Räte gemacht haben oder so, sondern sind eigentlich auch weit darüber hinausgegangen, denn sämtliche Rätebewegungen in der Geschichte sind natürlich vollkommen gescheitert. Und es gibt ein ganz klassisches Buch von dem Anton Pannekoek, das war so ein holländischer Rätekommunist. Das Buch heißt auch schlicht Die Arbeiterräte, 1847 geschrieben. Das ist der uns, von den uns bekannten Entwürfen vielleicht der ausgefeilteste. Und wäre also die Frage, gut, was sind Räte im Verständnis dieser Rätekommunisten gewesen im 20. Jahrhundert und können wir mit diesem Gedanken heute noch was anfangen? Räte hieß eigentlich erstmal nicht mehr als das zunächst mal in der Sphäre der Produktion diejenigen, die an einem bestimmten Ort sich aus Gründen des Zufalls oder wie auch immer zusammenfinden, den Laden in eigene Regie nehmen, eben in einem Rat, der zunächst mal beruht auf strikter Egalität, also alle Beteiligten sind aufgerufen, aus ihrer passiven Rolle herauszutreten und mit anderen zu beraten. Dass es keine Trennung gibt von Entscheidung und Ausführung, wie man es jetzt aus dem bürgerlichen System der Gewaltenteilung kennt. Also der Rat, ganz ähnlich wie die Pariser Kommune, ist ein zugleich entscheidendes und vollziehendes Gremium. Und entscheidend eben gerade war, dass es nicht um sowas geht wie jetzt eine Selbstverwaltung des Betriebs oder der einzelnen Fabrik, sondern diese Räte auch gleichzeitig eben den Anspruch hatten, die gesamte Gesellschaft zu gestalten. Also es gerade um eine Aufhebung geht, der Trennung von Ökonomie und Politik und sozusagen das Überschreiten der eigenen Betriebsgrenze genau dadurch stattfindet, dass man absetzbare, jederzeit abrufbare, verantwortliche Delegierte hat. Das ist eigentlich das ganz simple Prinzip, was der besagte Anton Pannekoek in diesem Buch ausarbeitet. In dem Reader für das Seminar morgen haben wir auch nochmal Texte von so einem Situationisten drin. Also die Situationisten haben diesen Rätegedanken sehr stark weitergeführt. Wir haben lange Diskussionen darüber gehabt, wie sich das eigentlich verhält zu diesem neueren Phänomen der Assembleas und der Platzbesetzung. Das würde ich jetzt der Diskussion vielleicht vorbehalten, da nochmal genauer nachzubohren. Und wir denken, also wenn man jetzt diesen Entwurf liest von dem Pannekoek, da ist sehr viel, wirkt da erstmal wahnsinnig verstaubt. Es ist auch klar, dass jedes Individuum ist sozusagen klar einem Betrieb zugeordnet. Der ganze Lebensinhalt besteht eigentlich darin, diese gesellschaftliche Produktion irgendwie zu wuppen und in den Räten zu sitzen. Wir denken aber, dass bislang, also wir lassen uns ja immer gerne überraschen vom Erfindungsreichtum der kämpfenden Proletarier und Proletarierinnen, aber bislang in diesen ganzen jüngeren Kämpfen auch keine neue Form aufgeblitzt ist, die das Potenzial bietet, sich eine weltumspannende gesellschaftliche Organisation irgendwie vorzustellen. Die Frage wäre zum einen, ob es sinnvoll ist, an so einem Gedanken festzuhalten, wenn eigentlich in der Praxis diese Sache irgendwie wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren verschwunden ist. Darüber könnte man auch nochmal diskutieren. Also es gab in der iranischen Revolution auch sowas wie die hießen Shuras, das waren auch so räteähnliche Momente. Die Frage wäre zum anderen, und damit ist man im Prinzip wieder beim Ausgangspunkt, also dieser immensen Herausforderung, die eigentlich mal ernsthaft gesagt eine totale Überforderung ist, eben in freier Assoziation eine globale Arbeitsteilung zu regeln, ob man dann nicht mit den Räten sozusagen vom Regen in die Traufe kommt, weil es kann ja nicht darum gehen, jetzt in einem sozusagen von unten aufgebauten Rätesystem, dass alle über alles entscheiden und alles in den einzelnen Räten erstmal besprochen wird und dann über Delegierte im nächsthöheren Rat und so weiter. Also das wären so die Fragen, wo wir denken, es geht uns da auch gar nicht drum, jetzt irgendwie eben das Patentrezept aus dem Hut zu zaubern. Wir würden eher dafür plädieren, doch nochmal das zu durchdenken, diesen Rätebegriff nochmal ernst zu nehmen, sich die Frage zu stellen, was er heute in der Praxis bedeuten könnte. Und wir denken, dass man doch mit einem gewissen Optimismus auch ein paar Momente festhalten kann, die einer räteartigen Neuorganisation der Weltgesellschaft durchaus entgegenkommen. Das erste ist, dass die Arbeitszeit, also der Aufwand zur Regelung der materiellen Produktion auf dem heutigen Stand der Produktivgradentwicklung sicherlich ein viel, viel geringerer wäre als zu den Zeiten, wo diese Rätebewegungen eigentlich entstanden sind. Und es war ja immer das klassische Argument, auch der Aristokratie, also die Produzenten können nicht regieren, weil sie müssen ja arbeiten. Also nur wir Aristokraten haben eigentlich das Zeug zu regieren. Nette Idee. Und da steckt ja irgendwie auch was Wahres drin, also wer sozusagen den lieben langen Tag mit der Mühe, mit der Not des Lebens sozusagen befasst ist als Produzent, hat wenig Zeit, sich überhaupt Gedanken zu machen über die allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten. Insofern denken wir, wäre allein das schon mal ein ungeheurer Vorteil, den wir heute im 21. Jahrhundert hätten gegenüber der historischen Situation der alten klassischen Räte, dass wir viel mehr Zeitfonds hätten. Das Zweite ist natürlich wiederum der ungemein gewachsene Bildungsgrad, den die Leute heute mit sich rumschleppen. Das ist nichts, was sich auf die entwickelten OECD-Staaten beschränkt. Auch gerade im arabischen Frühling kann man die Figur des Arbeitslosen mit Unidiplom. Wir denken, auch das kann dem Versuch einer allgemeinen Beteiligung an den allgemeinen Angelegenheiten nur zugutekommen. Und das Dritte, jetzt ohne jeden Technikoptimismus, ohne jeden Technikfetischismus, sind natürlich die völlig neuartigen Möglichkeiten, durch eine diese ganze IT-Internet-Geschichten und so, eine globale Produktion zu koordinieren, auf die Bedürfnisse abzustimmen. Das alles gibt es ja auch heute schon in vertreter kapitalistischer Form, ne? Also je nachdem, was an einem Tag an den Supermarktketten da reingebiebt wird und werden die Logistikketten irgendwie in Gang gesetzt. Das heißt, wir denken, viele praktische technische Aufgaben, mit denen sich Räte in der Vergangenheit herumschlagen mussten oder hätten herumschlagen müssen, wenn sie denn sich durchgesetzt hätten, sind heute viel, viel leichter zu bewältigen auf dieser Grundlage. Also kurz gesagt, wäre die Kommune auch sowas wie eine digital vernetzte Rätestruktur, die den gesamten Globus umspannt. Ja, viel konkreter wird es leider nicht. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Ausführungen. In dem Text geht es noch um etliche andere Baustellen, die ich jetzt einfach mal rausgelassen habe. Also wenn wir über die Rücknahme des Staates in die Gesellschaft reden, redet man natürlich auch über so eine Frage, was ist mit diesem ganzen sehr unappetitlichen Komplex von Strafjustiz, Gefängnissen und so weiter und so fort. Auch darüber haben sich Menschen schon viel schlaue Gedanken gemacht. Das alles habe ich jetzt mal ausgespart, um einfach so grob zu skizzieren, wo wir nicht mitgehen möchten bei aktuellen Sozialismusdiskussionen und warum wir denken, dass eigentlich tatsächlich ein Sprung in diese zweite höhere Phase von Kommunismus, wie Marx sie vor 150 Jahren mal anvisiert hat, heute, wenn auch gerade aktuell in weiter Ferne liegend, doch eigentlich um einiges leichter sein könnte. Das ist unser schwacher historischer Optimismus und damit mache ich jetzt einen Punkt.